Caruso singt nicht mehr. Kriminalhörspiel in zwei Teilen von Anne Chaplet. Teil 2. Karin Stark atmete pfeifend aus, hielt kurz inne und setzte dann das Gewicht behutsam ab. Sie war nass geschwitzt unter dem T-Shirt und fühlte, wie die Muskeln ihrer Oberschenkel vibrierten. Der Mann hinter ihr setzte das Gewicht hart und geräuschvoll ab. Karin guckte missbilligend. Mit scharfem Blick kontrollierte sie, wie viel der Angeber aufgelegt hatte. Außerdem registrierte sie kurze, dunkelblonde Haare, hellbraune Augen, sanft gebräunte Haut. Haut, unter der sich jeder Muskelstrang abbildete. Irgendwo, dachte sie, habe ich den Kerl schon mal gesehen. Der Kerl schob nun schon zum fünften Mal mit entrücktem Blick und in stoischer Ruhe das gewaltige Gewicht bis in Augenhöhe vor. Die Ärmel seines weiten T-Shirts waren zurückgefallen. Auf dem rechten Unterarm trug er ein dunkelblaues, etwa 5 Markstück großes, kreisförmiges Mal. Ein Muttermal? Ein blauer Fleck? Eine Tätowierung? Auch das hatte sie schon mal gesehen. Sie wusste nur nicht mehr wo. Eine Stunde später saß sie wieder im Büro, als das Telefon klingelte. Ja? Ich bin's, Paul. Ich bin in Frankfurt. Können wir uns sehen? Paul, ich muss auch mal arbeiten. Karriere kannst du morgen wieder machen. Um 5 im Rabelais. Ich bin da. Karin Stark auch. Nicht ganz pünktlich, aber immerhin. Paul brauchte nicht lange, um Karin auf den neuesten Stand in Sachen Mord an Leo Matern zu bringen. Ich weiß nicht, warum sie mir das alles erzählt hat, Karin. Das sind doch alles olle Kamellen und 2 Meter Akten wegen dem bisschen Konspiration. Sag mal, Paul, bist du so blöd oder tust du nur so? Es gibt doch nur eine Möglichkeit, warum sie unter der ganzen Stasi-Schose noch heute leidet und warum ihre Akten 2 Meter Regallänge haben. Die wäre? Ihr IM hieß Leo, ihr eigener Mann hat sie verfolgt. Das war ein braver Dissident, den haben sie rausgeschmissen. Das war doch bloß die Cover-Story. Die waren doch an Anne Burau nicht interessiert, weil sie ein bisschen in der Friedensbewegung der DDR herumgemischt hat. Warum denn sonst? Das MFS hat langfristig geplant. Anne hatte offenbar interessante politische Kontakte im Westen. Die Stasi muss darauf gesetzt haben, dass diese Kontakte im Verlauf ihrer Karriere noch interessanter werden würden. Für diesen Fall wusste man einen Mann und Vertrauten an ihrer Seite, der alles loyal weiterleiten würde. Das war eine Quellenabschöpfung größeren Stils. Die Wende hat den ganzen schönen Plan zunichte gemacht. Also, ich weiß nicht. Das hört sich für mich nach Kino an. Sie hätte jeden Grund, ihren Mann umzubringen. Aber warum hat sie damit so lange gewartet? Paul! Entscheide dich doch endlich mal, ob du sie für eine Mörderin hältst oder nicht. Und wenn nicht, dann sei an ihrer Seite, statt wieder mal davonzulaufen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du nie da warst, wenn deine Frauen dich mal brauchten? Danke. Paul! Lass nur. Vielleicht hast du ja recht. Ich muss los. Und weg war er. Beleidigt, klar. Egal. Es würde also wieder ein stiller Abend werden, dachte Karin Stark. Die vor sich ein Glas Rheingauer Riesling und die Aussicht auf einen langen, einsamen Feierabend hatte. Als sie in der Handtasche nach dem Lippenstift kramte, um sich die Lippen nachzuziehen, fiel ihr der Briefumschlag wieder in die Hand, den sie noch schnell vom Schreibtisch genommen und eingesteckt hatte, bevor sie aus dem Büro gegangen war. Der Brief war heute mit Boten gekommen, aus Bad Moosbach, von Pauls Freund. Kriminalhauptkommissar Gregor Kosinski hatte angerufen. Mutter oder Tochter. Beide könnten es gewesen sein. Aber daran glauben Sie wohl nicht? Nicht so richtig. Obwohl Anne Burau einen hervorragenden Grund hat? Ja, schon, aber nach all den Jahren. Ich würde Ihnen gerne etwas zuschicken, Frau Staatsanwältin, wenn Sie nichts dagegen haben. Sozusagen privat. Wenn es privat bleibt. Kollege Meyer hat das nicht gerne, wenn in seiner Zuständigkeit herumgefummelt wird. Klar, klar. Also, dieser blaue Stempel auf dem Hinterteil des Ermordeten. Der Stempel von der Fleischbeschau. Ja, eben nicht. Sowas sieht ganz anders aus. Der Abdruck ist nicht von höchster Qualität. Das wäre ein Wunder. Aber es sind innerhalb des Kreises Zeichen zu erkennen. Zeichen? Ja, wenn Sie sich das mal ansehen könnten. Heute Mittag hatte der Bote die Fotos vorbeigebracht. Karin zog sie aus dem Briefumschlag. Kreisrund war der Stempel, registrierte sie, etwa 5 Markstück groß. blau, so eine Art preußisch blau. Drumherum eine Art Girlande. Innerhalb des Kreises Zeichen, drei oder vier Zeichen, es könnten auch Buchstaben sein. Das erste und das vorletzte Zeichen sahen ähnlich aus, waren vielleicht sogar identisch. Mehr konnte sie mit bloßem Auge nicht erkennen. Sie schob die Fotos in den Briefumschlag zurück. Das runde Mal erinnerte sie an etwas. Aber an was? Sie nahm einen Schluck aus dem Glas und verschob das Denken auf morgen. Karen, was für ein Zufall. Karen erkannte Dani Ebinger erst, als sie vor ihr stand. Dani Ebinger war die künstlerische Leiterin des Trapez. Sie entwarf das artistische Programm, dem das Frankfurter Varieté seinen Ruf verdankte. Und hinter Dani stand ein großer, blonder Mann. Das ist David Vlasov. Irritiert merkte Karen, dass ihr warm wurde. Karen Stark. Schön, Sie wiederzusehen. Der starke Mann, den sie in ihrem Trainingsstudio gesehen hatte, neigte höflich den Kopf. Kennt ihr euch schon? Nein. Setzt euch. Dani bestellte sich einen Apfelwein und David ein Wasser. Er prostete Karen zu. Ich muss heute noch arbeiten. Ich nicht. Er ließ sie nicht aus den Augen. Entweder macht er das immer so, dachte Karin, oder es geht ihm wie mir. Dani, die sensible Dani, die noch die Schneeflocken fallen hören konnte, musste plötzlich dringend etwas erledigen und versprach scheinheilig gleich wieder da zu sein. Karin sah sie dankbar an und strahlte ungeniert in die schönsten braunen Augen, die ihr je begegnet waren. Karin Stark, ist das ein Künstlername? Nein, der ist echt. In meiner Branche braucht man keine Künstlernamen. Und? Vlasov? Ist das ein Künstlername? Wer weiß. Angeblich stammen wir auf irgendwelchen verschlungenen Wegen von Tolstoi ab. Mein Vater liebte es, damit anzugeben. Und? Ich hab da meine Zweifel. Wir galten in der Sowjetunion als reinrassige Proletenfamilie. Karin merkte plötzlich, wie sich der Boden unter ihren Füßen bewegte. Ganz leicht nur hob und senkte. Das war kein Erdbeben und auch nicht die U-Bahn. David hatte die Hand auf ihren Arm gelegt. Dass ich schon als Kind zum Zirkus wollte, war zu Hause überhaupt nicht gern gesehen. David hakte Karin unter, als sie über den leeren Marktplatz schlenderten. Sie taten das, was alle Verliebten machen. Sie erzählten einander ihr Leben. Die biografische Kurzversion, die David ihr offerierte, verzauberte sie mehr, als sie später nachzuvollziehen vermochte. Die Eltern hatten sich irgendwann mit Davids Berufswunsch abgefunden. Er ließ sich im Moskauer Studio für Zirkuskunst in etwas ausbilden, was sich Equilibristik nannte. Bei Valentin Gnoitschew, sagte er andächtig. Der Name sagte Karin nichts. Dann ging er zum Moskauer Staatszirkus, blieb nach einer Tournee 1986 in der DDR, reiste 1988 mit dem Staatszirkus der DDR nach Paris und wurde dort fahnenflüchtig. Gewann 1992 beim 16. Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo den Silbernen Clown. Wohnte seit der Wende in Berlin. Lebte allein. Was ist Äquilibristik? Immer Haltung bewahren. Das kann ich auch. Das Gleichgewicht halten, egal was passiert. Eine meiner leichtesten Übungen. Kopf über, auf einer Hand. Naja. Er nahm ihren Arm, dann ihre Hand. Mit leiser Stimme redete er auf sie ein, fragte sie aus. Über die erste Liebe erzählte sie ihm bereitwillig. Über ihre Vorliebe für klassische Sportwagen. Wie oft sie trainierte und dass sie ziemlich gut schießen konnte. Doch sie sagte ihm nicht, wo und wie sie ihren Arbeitstag verbrachte. Es war wohl auch nicht das, was ihn an ihr interessierte. Dann war es Zeit. Er hatte ihre Hände gefasst, ihr in die Augen gesehen und war gegangen, ohne etwas zu sagen. Was auch. Über das Unausgesprochene waren sie sich längst einig. Zu Hause ließ sie Wasser in die Badewanne einlaufen, legte die Colors-CD auf, ließ sich vom heißen Bad durchwärmen und wunderte sich gründlich über sich selbst. Was willst du denn mit einem Artisten, um Himmels Willen? Ja. Was wohl? Er hatte sie nicht gefragt, ob sie zur Vorstellung kommen würde, heute Abend im Trapez. Die Frage war auch gar nicht nötig gewesen. Rena hatte vom Arzt ein starkes Beruhigungsmittel bekommen und die Nacht durchgeschlafen. Als Anne nach ihr sah, schreckte sie aus dem Schlaf und brach nach einigen Minuten benommener Orientierungslosigkeit wieder in hoffnungsloses Schluchzen aus. Anne gab ihr eine von den drei Beruhigungstabletten, die der Arzt dagelassen hatte. Jetzt schlief Rena wieder. Für Fragen der Polizei würde sie einige Tage lang nicht zur Verfügung stehen, hatte der Arzt gesagt. Anne war das ganz recht so. Durch den morgendlichen Dunst kämpfte sich schwacher Sonnenschein. Der Hof lag wie unter einem Schleier aus Goldfäden. Kurz entschlossen holte Anne die Reithose aus dem Schrank, zog sich um und lief auf Socken die Treppe hinunter. In der Kammer neben der Eingangstür schlüpfte sie in die Reitstiefel. Sattel? Wo gefällt es? Christoph. Ja, du bist ein Schatz. Als sie nach 2 Stunden voller Glücksgefühle zurückkam, stand Kommissar Gregor Kosinski mit der Zigarette in der Hand im Hof vor dem Pferdestall und unterhielt sich mit Krzysztof, der sich auf die Mistforke lehnte, mit der er im Stall ausgemistet hatte. Guten Morgen. Was Morgen. Gibt's? Können wir reden? Schon wieder? Er wartete auf der Terrasse, bis sie sich umgezogen hatte und rückte ihr den Stuhl zurecht. Was hielten Sie von Alexander? Er war mit Rena befreundet. Ich weiß eigentlich wenig über ihn. Er war unhöflich, unverschämt, ja, einerseits. Andererseits, manchmal dachte ich, er sucht Hilfe. Kannten Sie seine Eltern? Flüchtig. Der Vater arbeitet in Bad Moosbach beim Katasteramt. Die Eltern stammen nicht von hier, so wie ich. War Alexander vielleicht gar nicht so sehr an Rena als an Ihnen interessiert? Warum zum Teufel sollte er sich nicht für Rena interessieren? Ja, und was fand sie an ihm? Rena war verliebt in ihn. Zumindest bis... Bis wann? Seit dem Brand war sie komisch. Nicht mehr ansprechbar. Vor allem nicht auf den Jungen. Ja. Hat Alexander angerufen? Ist er vorbeigekommen? Ich glaube nicht. Frau Burau, Sie erinnern sich doch sicherlich an den Autopsiebefund bezüglich Ihres Pferdes. Heller. Genau. Frau Burau... Lieber Herr Kosinski, was wollen Sie mir denn nun eigentlich sagen? Hä? Also es sieht so aus, als ob der Junge das Gleiche mit Ihrem Araber versucht hätte. Er hat versucht? Alexander hatte alles dabei, was man dazu so braucht. Stricke, 2 Skalpelle, eine Drahtschlinge mit 2 hölzernen Griffen an jedem Ende. Ja, Killerwerkzeug, profimäßig. Oh, um Himmels Willen. Er dürfte es gewesen sein, der sie im Kühlhaus eingesperrt hat, damit er Ruhe hatte. Um Himmels Willen. Weiß Rena... Ja, keine Ahnung. Alle Indizien sprechen dafür, dass der Junge nicht nur bei Ihnen tätig war. Was? Alexander? Alexander, der Pferdeschlitzer? Ja, möglich. Na, und wer hat ihn? Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Borau. Die Abdrücke auf dem Schädel lassen offenbar nur eine Deutung zu. Es war ein Pferdehuf. Bucephalus? Er dürfte sich gewehrt haben. Es muss den Jungen erwischt haben, als er dem Pferd die Hinterläufe fesseln wollte. Ja, aber das Tier ist lammfromm. Bucephalus muss etwas gespürt haben. Die Angst oder die Erregung des Täters. Ich habe mir sagen lassen, dass nicht alle hochgezüchteten Pferde notgedrungen dämlich sind. Die Drahtschlinge, die Sie bei Alexander gefunden haben. Ist Leo damit umgebracht worden? Ich dachte, dass Sie das fragen würden. Das ist keine Antwort. Die kann ich Ihnen momentan auch nicht geben, Frau Bohr. Es wäre ganz ohne Zweifel die allereinfachste Lösung, wenn der junge Alexander Ihren Mann umgebracht hätte. Wir wären alle sorgenlos. Bis auf die Frage, was Rena darüber wusste. Tja, das ist das Problem. Aber ich glaube nicht, dass er der Mörder war. Alexander wäre weggelaufen, wenn ihn jemand überrascht hätte. Hätte vielleicht zugestochen oder um sich geschlagen. Hätte gegen Ihren Mann wahrscheinlich noch nicht einmal eine Chance gehabt. Ja, wahrscheinlich. Zweitens, der Tatort. Ihr Mann ist nicht im Stall umgebracht worden. Wie hätte er also den Jungen auf frischer Tat ertappen sollen? Vor allem wäre der Junge rein physisch außerstande gewesen, die Leiche ins Kühlhaus zu schleppen und dort an den Haken zu hängen. Nur mit Hilfe. Weshalb ich, bevor ich die Mittäterschaft Ihrer Tochter in Betracht ziehe, mit Ihnen nach anderen Möglichkeiten suchen möchte. Ich denke, dagegen spricht wenig, oder? In der Tat nicht. Sagen Sie, wann sind Sie aus Kiel geflüchtet? 1991? Ja. Und der Hof hier, Billig kann das nicht gewesen sein. Was hat das mit der Sache zu Geduld, tun? Geduld, Frau Bohrer. Woher kam das Geld? Eigene Mittel, die Bank. Und? Von Leo. Und der hatte das Geld von... Gute Arbeit, gute Was Arbeit, du jetzt Leo. Hören? Ich werde Kiel verlassen. Dass das ein großer, schrecklicher Irrtum war und dass die Akten lügen? Brauchst du Geld? Von deinem Kopfgeld, von deinen Judasgroschen? Nicht einen Pfennig, Leo. Zum Schluss nahm ich alles, was ich kriegen konnte. Als Schmerzensgeld. Keine Scheidung. Und meinen offiziellen Wohnsitz unter deiner neuen Adresse. Und darauf haben Sie sich eingelassen? War mir egal. Und das ging gut. Wie lange? Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Für mich war das einzig wirklich Schreckliche. Meine Kollaboration. Ich bin kein Opfer eines skrupellosen, miesen, kleinen Stasi-Agenten. Ich war die Frau eines skrupellosen, miesen, kleinen Stasi-Agenten. Ich liebte einen skrupellosen, miesen, kleinen Stasi-Agenten, um die ganze blöde Wahrheit zu sagen. Vorher und nachher. Sie überschätzen Ihre Schuld. Danke für Ihr Mitleid, ich habe keinen Bedarf. Hatte Ihr Mann, Leo Matern, hatte er nach der Wende Kontakte, Frau Bura? Hat er Ihnen gegenüber einmal Isor oder Odom erwähnt? Was ist Isor, Odom? Isor ist die Initiativgemeinschaft zum Schutz der sozialen Rechte ehemaliger Angehöriger der bewaffneten Organe und der Zollverwaltung der DDR. Nein, nie davon gehört. Odom ist nicht ganz so pompös. So nennt sich eine Organisation der Offiziere des Ministeriums. Es wird darüber gestritten, ob diese Gruppe womöglich nur ein Phantom ist. Völlig zweifelsfrei gibt es die Gruppe Kundschafter des Friedens fordern Recht. Leider nicht ganz so abkürzungsgeeignet. Ich habe nie geglaubt, dass ein Geheimdienst, der immerhin jahrelang einer der erfolgreichsten der Welt war, sich einfach so auflöst, ohne dass die alten Kumpane irgendwo und im Geheimen die alten Verbindungen pflegen, für neue Zwecke. Sie gehen also davon aus, dass Ihr Mann Kontakt hielt zu den alten Seilschaften? Das ist wahrscheinlich. Und das Geld, das er in den Weiherhof gesteckt hat? Dann nimm's. Dann werden wenigstens keine Verbrechen damit finanziert, sondern das Gute, Schöne und Wahre. Ich habe das Geld genommen. Damit muss ich leben. Sie wissen, dass ich mit Rena reden muss? Bald? Muss das sein? Ja, irgendwann muss es sein. Ja, dann muss es wohl. Ach, übrigens, wofür könnte Ellen stehen? Ellen auf Russisch. Abgesehen davon, dass es ein Frauenname ist, keine Ahnung. Eine Abkürzung? Von irgendetwas? Ja, vielleicht. Aber was hat das mit dieser Sache zu tun? War nur so eine Frage. David Vlassovs äquilibristische Darbietung schien alle Gesetze der Schwerkraft außer Kraft zu setzen. Er schwebte wie eine lebende Skulptur im Raum, scheinbar ohne Bodenberührung. Sein Auftritt war schamlos, melodramatisch, von einer ungeheuren Intensität und von einer Leichtigkeit, die dem Publikum erfolgreich verbarg, welche enorme Kraft und Körperbeherrschung dazu nötig war. An seinen Schläfen klebte noch der Goldstaub, als David zu Karin an den Tisch kam, die sich in der Trapezbar ein Glas Rotwein bestellt hatte und versuchte, ihrer Verwirrung Herr zu werden. Sein Anblick traf sie in die Magengrube. Er ist ein sehr schöner Mann, dachte sie. Er ist einfach nur ein schöner Mann. Aber so einfach war es eben nicht. Denn das erklärte nicht, wie heftig er auf sie wirkte. Eine Anziehungskraft, die ihr langsam unheimlich vorkam. Fast so unheimlich wie ihre mangelnde Gegenwehr. Karin, Karenina, hat es dir nicht gefallen? Doch. Der Künstler weiß, was Frauen mögen. Sie konnte sich nicht daran erinnern, sich jemals so nach einem Mann gesehnt zu haben. Nach dem Körper eines Mannes. Nach jedem Zentimeter dieses Körpers. Karin. Ja, David. Karin strich ihm sanft über den rechten Arm. Wie aus weiter Ferne sah sie den kreisrunden Fleck auf der Innenseite seines Arms, gerade unterhalb der Armbeuge. Nur langsam begriff sie, was sie da sah. Es war das Mal, das ihr schon bei ihrer ersten Begegnung aufgefallen war. 5 Markstück groß, registrierte sie mit professionellem Blick. Preußisch-blau. Innerhalb des Kreises Zeichen, Runen oder Buchstaben. Was bedeutet das? Sie hatte dieses Zeichen kürzlich an einer anderen Stelle gesehen, aber nicht auf einem lebendigen Körper, sondern auf einem Toten. Und nicht auf einem Arm, sondern auf einem Arsch. Auf den Fotos, die Gregor Kosinski ihr geschickt hatte. Mordfall Matern. Eine Jugendalbernheit, Karin. Ist nicht so wichtig. Mir schon. Ich möchte es wissen. Es ist nichts. Es ist gar nichts. Sagt dir der Name Leo Matern etwas? Wer soll das sein? Sein Gesicht blieb ausdruckslos. Sie fragte nicht nach und merkte noch, wie er sich langsam von ihr entfernte, mitsamt dem Gefühl, das sie eben noch geteilt hatten. Warte auf mich. Er nahm ihren Kopf in beide Hände und küsste ihren Mund. Du gehst mir ans Leben. Karin Stark saß eine halbe Stunde lang allein am Tisch in der Trapezbar, blickte in das Glas mit dem Rotwein, auf dessen Oberfläche Reste ihres Lippenstiftes Schlieren zogen, wenn sie das Glas leicht schwenkte. Sie stellte mit Verblüffung fest, dass ihr das Herz weh tat und sie weiche Knie hatte. Das gibt es also, das lebendige Klischee, kommentierte sie ihren Zustand sarkastisch, bezahlte und ging. Erst um 3:30 schlief sie ein. Und jetzt, um 5:00 früh an einem dunklen Sonntagmorgen, lag sie wieder wach. Sie schlug die Bettdecke zurück und stieg aus dem Bett. Das Oberteil des Pyjamas war verknittert und nass geschwitzt. Ihr Herz raste, ihre Augenlider waren geschwollen. Und in ihrem Kopf breitete sich eine helle, blendende Leere aus. Sie hatte Angst. Wovor zum Teufel fürchtest du dich? Vor deinen Gefühlen? Vor einem schönen Mann? Vor einer lächerlichen kleinen Tätowierung? Oder vor der Tatsache, dass du nicht erkennen willst, was doch eigentlich ziemlich nahe liegt? Karin ging hinüber ins Arbeitszimmer. Sie griff sich den Briefumschlag, den sie am Freitagabend achtlos auf den Schreibtisch geworfen hatte, setzte sich und breitete die Fotos vor sich aus, die Gregor Kosinski ihr geschickt hatte. Was bedeuteten die Zeichen im Inneren des Kreises? Denk nach. Leo Matern war ein Stasi-Spitzel, Karin, okay? Man nennt das IM. Und dein David ist ein sowjetischer Artist. Ehemals sowjetisch. Jedenfalls verbindet beide nicht nur ein 5-Mark-Stück großes Mal mit seltsamen Zeichen, sondern auch eine Vergangenheit hinter dem eisernen Vorhang. Matern lebte in der DDR, David Vlasov in der Sowjetunion und in der DDR. Und war nebenberuflich KGB-Agent? Und warum nicht? Natürlich. Die Zeichen innerhalb des Kreises sind Buchstaben, ganz sicher. Kyrillische Buchstaben. Na und? Das kann auch Hannelore auf Russisch heißen. Was immer diese Buchstaben bedeuten, wenn es denn welche sind, man hat sie dem Leo Matern ausgerechnet auf die Arschbacke appliziert. Und warum? So brandmarkt man einen Verräter. Fememord? Warum nicht? KGB und MFS haben immer eng zusammengearbeitet. Warum nicht auch heute noch, als brüderliche Organisationen im Untergrund? Und was hat David damit zu tun? Vielleicht gehörte er früher einmal dieser Organisation an. Vielleicht auch heute noch. Vielleicht ist er unschuldig und vielleicht... Und vielleicht ist er der Mörder. Kosinski anrufen. Ihr Gedanke kam und verging. Später würde sie sich dafür verfluchen. Karin Stark, Staatsanwaltschaft Frankfurt, hatte an einem Sonntagmorgen um 8:15 ihr Berufsethos verraten und ein Menschenleben aufs Spiel gesetzt. Aus Müdigkeit, aus Dusseligkeit oder aus Liebe. Rena saß aufrecht im Bett, als Anne am Sonntagmorgen in ihr Zimmer kam, um ihr das Frühstück zu bringen. Morgen, meine Kleine. Wie geht's dir denn heute? Es geht. Hast du gut geschlafen? Naja. Möchtest du frühstücken? Nee. Nur was zu trinken. Rena, wir müssen reden. Die Polizei hat heute schon nach dir gefragt. Lass sie doch. Anne nahm das Frühstückstablett und ging. 10 Minuten später bebte das Haus. Rena hatte die Musikanlage voll aufgedreht. Anne stöhnte auf. Rena wollte sich offenbar die Erinnerung an Alexander mit Gewalt aus dem Hirn blasen. Plötzlich, so schnell wie er angefangen hatte, brach der Lärm über ihr ab. kannst, wie sie Mutter. Rena hockte tränenüberströmt auf dem Boden vor dem Kassettendeck der Musikanlage. Verräterin! Was ist denn? Du hast auch nicht hinter Leo gestanden. Du hast nicht hinter Leo gestanden. Du hast auch nicht hinter Leo gestanden. Nein, nein, aber du hast hinter Alexander gestanden, hast du. Er war wie verrückt. Er hat mir das Zeug erzählt. Er war gefährlich. Ich habe meinen Walkman auf Aufnahmen geschaltet, als er da draußen vor der Tür stand und auf mich eingeredet hat. Und ich habe einfach nicht mehr geantwortet. Dann habe ich gehört, wie er wegging. Habe eine Weile gewartet und bin aus dem Fenster geklettert. Ich wusste doch, wo er war. Bei den Pferden. Rena. Seit wann hast du es gewusst? Er hat die alte Elle umgebracht. Er hat sie einfach umgebracht. Kriminalhauptkommissar Gregor Kosinski tat an diesem Sonntag, was er immer machte, wenn er nicht weiter wusste. Er arbeitete. Er hatte vorgestern ein langes Telefongespräch mit Meyer von der Staatsanwaltschaft führen müssen, dem jungen Schnösel, der immer alles besser wusste. Wie weit sind Sie denn? Wir gehen jedem Hinweis nach. Und was ist mit der Russen-Connection? Es waren doch kyrillische Buchstaben, die man dem Matern auf den Arsch gestempelt hat. In der Tat, darin bin ich mir mit der Spurensicherung einig. Na also. Der Tote hatte vielfältige Verbindungen, wahrscheinlich krimineller Art, nach Frankfurt am Main. Na also, dann ermitteln Sie mal schön. Leo Matern hatte die Zeit nach der Wende dazu genutzt, die alten Kontakte zu pflegen. In Frankfurt war er Mitgesellschafter eines Sicherheitsdienstes, der Objekt- und Personenschutz anbot und überwiegend alte Stasi-Kader und Grenzschützer der ehemaligen DDR beschäftigte. Was für ein Treppenwitz der Geschichte, dachte Kosinski höhnisch. Die Leute ließen sich von Verbrechern vor Verbrechern schützen. Dass ausgerechnet die alten DDR-Kader im Kapitalismus für Ruhe und Ordnung sorgen sollten, fand er paradox. War Matern ein Opfer der alten Genossen geworden? Konnte es einen Kampf der Linien gegeben haben, ganz wie früher? Oder waren einfach nur Geld und Machtgier im Spiel? Im Grunde seines Herzens war er der festen Überzeugung, dass es sich beim Mordfall Matern nicht um ein Verbrechen aus materiellen Motiven handelte, sondern dass Gefühle im Spiel waren. Private Leidenschaften. Die kyrillischen Buchstaben ließen sich als Frauenname lesen. Also als das, was Männer schon immer in Bäume oder die eigene Haut einzuritzen pflegten. Cherchez la femme. Aber welche? Ich habe versucht, dich anzurufen. Ich war nicht gerade leicht zu erreichen. Vielleicht wäre ein Handy in der Jeans doch keine so schlechte Idee. Es ist so wahnsinnig viel passiert, Paul. Was war los? Oh, nichts Besonderes. Ich wäre fast zu Gefrierfleisch geworden und Renas Freund ist tot. Sie spürte den Kloß im Hals, als sie das sagte. Aber sie weinte erst zum Schluss ihrer Kurzversion der Ereignisse der letzten Tage. Bucephalus tötet Alexander. Mhm. Ja, das hat schon was, oder? Ich war die ganze Zeit in Frankfurt. Alte Kontakte pflegen. Ja, was hättest du schon machen können? Naja, also, na... Ja, übrigens, den Brandstifter, Sie haben den Brandstifter gefasst. Aha. Kosinski hatte mich heute Morgen angerufen. Sieht so aus, als ob sich plötzlich alle Rätsel lösen würden, oder? Ein Junge aus Heckbach, den alle für ein bisschen gestört halten, heißt Peter und ist der uneheliche Sohn von meinem Nachbarn Gottfried. Sie hätten ihn fast erschlagen, als sie ihn erwischt haben. Wahrscheinlich hat der kleine Peter auch bei dir gezündelt. Steht das fest? Ob das feststeht? Ja, ich glaube schon. Glauben heißt nicht wissen. Herr Kosinski. Ihre Tochter hat mir die Haustür aufgemacht. Bremer begrüßte Kosinski mit Handschlag. Der Brandstifter ist also gefasst? Kommt darauf an, welchen Sie meinen. Haben wir mehr als einen? Sieht so aus. Einige Zündeleien können wir wohl als aufgeklärt betrachten. Auch den Weiherhof? Nein. Nein? Den Weiherhof kann der Junge nicht angezündet haben. In dieser Nacht hat er sich um eine Scheune in Waldburg gekümmert. Mit zündendem Erfolg. Das ist der Anrufbeantworter von Karen Stark. Falls Sie eine Nachricht für mich haben, sprechen Sie bitte nach dem Ton. Ich bin's. Wollte mich für den schönen Abend neulich bedanken. Ich versuch's nochmal. Tschüss. Ja, ich bin's. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wieder mal treffen könnten. Ich fand das cool neulich. Mich hat das alles so sehr beschäftigt, was Sie mir mitgeteilt haben. Ciao. Vollidiot. steckst du denn? Lass uns reden. Lass uns über die Liebe reden. Bloß nicht. Karen, deine Bücher sind da. Kannst du jederzeit abholen. Ja, Kosinski. Ich bitte um Rückruf. Ja, ich hätte da was zu diskutieren in Sachen Leo Matern. Karin? Wir müssen über die Liebe reden. Nein, Paul, nicht schon wieder. Karin, ich erzähl. Ich möchte. Karin, ich kenne Leo Matern. Oder sollte ich sagen, ich kannte ihn? Ich hätte dir alles gern erklärt. Alles von Anfang an. Ich habe dich angerufen. Ich habe vor deiner Haustür gestanden und bei dir geklingelt. Ich habe dir den Briefumschlag in den Kasten geworfen. Alles wird darin erklärt, was ich dir jetzt nicht mehr sagen kann. Karin, wenn ich dich... Karin schaltete den Anrufbeantworter auf Pause, riss die Wohnungstür auf und lief die Treppe herunter zum Briefkasten. Sie öffnete das dicke Paket voller Ungeduld, mit einem Minimum an professioneller Vorsicht. Es enthielt viele Seiten. Normales Schreibmaschinenpapier, eng beschrieben, handschriftlich, mit Bleistift. Und Fotos. Karin blätterte die Fotos flüchtig durch, hielt die Luft an beim Anblick der letzten Aufnahme und rannte wieder hoch zum Telefon. Gregor Kosinski, sagte man ihr auf seiner Polizeidienststelle, sei unterwegs zum Weiherhof, wie der Polizist am anderen Ende der Leitung schließlich mitteilte, widerwillig und erst als sie ihm mit dienstlichen Konsequenzen drohte. Sie nahm die Kassette aus dem antiken Anrufbeantworter und warf sie zusammen mit dem Briefumschlag in ihre große Handtasche. Den Rest auf dem Band würde sie sich im Auto anhören, auf dem Weg in die Rhön. Als sie auf der Autobahn war, schob sie die Kassette in ihre Stereoanlage. Gott sei Dank, dachte sie hinterher, war es nicht weit gewesen bis zum nächsten Parkplatz. Den war sie fast im Schritttempo angefahren. Ihr war schlecht. Und ihre Knie zitterten, so dass sie glaubte, nicht mehr weiterfahren zu können. Sie ließ das Auto ausrollen und spulte das Band zurück, um es sich noch einmal anzuhören. Bis zum Schluss. Und dann noch einmal. Den Kopf auf das Lenkrad gelegt, die Fäuste geballt. Innerlich erstarrt vor Entsetzen. Als ihr die Tränen über das Gesicht liefen, wusste sie nicht, warum sie weinte. Vor Wut? Vor Mitgefühl? Oder aus Selbstmitleid? Karin Stark hatte sich noch nie in ihrem Leben so hilflos gefühlt. Herr Kosinski, was steckt hinter Ellen? Ich dachte, das könnten Sie mir sagen, Frau Borau. Die Wohnung, in der sich Leo regelmäßig mit seinen Führungsoffizieren getroffen hat, das war eine konspirative Wohnung und ich weiß nicht, warum die Typen sie so nannten, aber die Wohnung hieß Ellen. Warum, liebe Frau Borau, will Ihnen eigentlich partout Ellen Leinemann nicht mehr einfallen? Aber sie ist doch tot. Sie hat sich erhängt. Ja. In der Gefängniszelle in Bautzen. Muss ein grässlicher Tod gewesen sein. Ellen Leinemann wollte das gelobte Land verlassen, zusammen mit ihrem Freund, einem russischen Künstler, der einen Pass hatte und ausreisen durfte. Die beiden wollten heiraten. Ja, sie war so glücklich. Aber sie machte den Fehler, das alles einem ehemaligen Liebhaber zu erzählen. Leo. Der es prompt weitergab. Sie erhängte sich in der Zelle, nachdem ihr Anwalt ihr weisgemacht hatte, ihr Verlobter habe sich in den Westen abgesetzt. Der sogenannte Rechtsanwalt handelte natürlich ebenfalls auf Anweisung aus dem MFS und ist heute eine Leuchte der Gesellschaft. Leo Matern ist für diesen Verrat ausgezeichnet worden, mit einer Geldprämie in Devisen, in D-Mark. Er hat sie ordnungsgemäß quittiert. Paul sah zu Anne hinüber. Sie musste das alles gewusst haben. Ich habe mir die Akten kommen lassen aus Berlin. Aufschlussreiche Dokumente. Leo war Überzeugungstäter. Auf Geld kam es ihm nicht an. Stimmt. Er machte das alles freiwillig und aus tiefster innerer Überzeugung. Um Ellen tat es ihm übrigens durchaus leid, wie man einem Bericht seines Führungsoffiziers entnehmen kann. Dass er sie trotzdem verriet, hielt das MFS für besonders honorig. In seinen Augen beging sie Verrat an der einzig wahren Sache, der Sache des Sozialismus. Wenn er nicht über sie berichtet hätte, hätte er sich kleinbürgerlichen Subjektivismus vorwerfen müssen. Frau Burau, warum verteidigen Sie ihn eigentlich? Ich? Rena begann zu schluchzen. Ein verzweifeltes, müdes Weinen. Wann bist du dahinter gekommen, Rena? Letzte Woche? Darauf also wollte Kosinski hinaus. Er wollte nicht die Mutter, er wollte die Tochter zum Reden bringen. Respekt, dachte Bremer. Das ist verdammt geschickt. Am Dienstagabend vor dem Feuer habe ich mit Alexander zusammengesessen. In der Reithalle. Wir haben über alles Mögliche geredet, was wir mal werden wollen und alles Mögliche. Um 11 ist er gegangen. Ich bin ins Bett und hab lang wach gelegen. Ich weiß nicht, warum ich wieder aufgestanden und in den kleinen Stall gegangen bin. Warum denn? Ich weiß nicht. Ich sah ihn aus der Box von Hella kommen und verschwinden. Hella lag in der Ecke. Sie rührte sich nicht. Und dann habe ich gesehen, warum Hella tot war. Oh, jemand hat ihr die Hinterbeine zusammengebunden. Sie wehrlos gemacht. Ja. Und ihr den Bauch aufgeschlitzt. Alexander. Was, Alexander? Ja, aber ich wollte nicht so sein wie meine Mutter. Er hat gesagt, ich hätte Verräterblut in den Adern. Woher hatte der Kerl diesen hochgestochenen Mist? Er hat immer gesagt, Treue, unverbrüchliche Treue, das ist es, was Männer brauchen. Rena, und dann hast du den kleinen Stall angezündet, damit niemandem auffällt, dass die Hella umgebracht worden ist? Ja. Also, wenn deine Mutter von der Inanspruchnahme der Brandversicherung absieht, dann sehe ich von allem anderen ab. Ist das erlaubt? Nein, aber ich muss los. Wir wissen immer noch nicht, was Ellen Leinemann mit dem Mord an Leo Matern zu tun hat. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht gar nichts. Aber irgendeine Bedeutung für den Fall hat Ellen doch. Habe ich das nicht gesagt? Ah. Ellen stand in kyrillischen Buchstaben auf dem Allerwertesten ihres Mannes, Frau Burau. Vielleicht heißt das ja auf Russisch Wodka oder es ist der Name einer Geheimorganisation oder einer konspirativen Wohnung. Was weiß ich? Als sie sich wieder etwas beruhigt hatte, holte Karin den dicken Briefumschlag aus ihrer Handtasche. Es stimmte, was er gesagt hatte. Alles war genauestens protokolliert. In einer klaren, etwas umständlichen Schrift und in nicht immer ganz korrektem Deutsch, aber absolut präzise. Als ob er das Observieren gelernt hätte, dachte sie flüchtig. Aber schließlich war auch das möglich. Sie hielt einen Ausschnitt aus den letzten Lebenswochen von Leo Matern in den Händen. Eine lückenhafte, aber aufschlussreiche Auflistung der Aktivitäten, denen das Mordopfer in Frankfurt nachgegangen war. Die Protokolle nannten Namen und Adressen. Und die Fotos zeigten überwiegend vertraute Gesichter. Frankfurter Prominenz, sogar der höchsten Stufe. Damit hätten wir ihn gehabt. Damit hätten wir den Matern drangekriegt. Sie schob die Kassette zum vierten Mal ins Autoradio und betätigte den Schnellvorlauf, bis sie kurz vor dem Ende des Bands angelangt war. Motorengeräusch. Sie hatte die Szene völlig klar vor Augen. Ein Mann in einem Auto. Der Mann fuhr schnell auf einer Autobahn, wie man aus dem gleichmäßigen Motorengeräusch schließen konnte. Der Mann hielt den Hörer eines Mobiltelefons ans Ohr. Karin, wenn ich dich nur früher kennengelernt hätte. Der Anrufbeantworter zeichnete weiter auf. Das Kreischen der Reifen. Er musste das Steuer sehr abrupt herumgerissen haben. Und außer der mysteriösen Ellen gibt es keine Spur im Mordfall Matern. Durchaus. Spuren schon. Einen fremden Autofahrer oder Fußgänger hat unsere schlaflose Bevölkerung zwar nicht gesehen, aber etwas anderes. Etwas, das die alten Herrschaften offenbar nicht zur Spezies Mensch gezählt haben. Sonst hätte es mir wenigstens einer vielleicht schon früher erzählt. Einen Fahrradfahrer. Aber wieso sollte ich Frau Burau zur Witwe machen? Warum nicht? Schöne Idee, aber... Paul brach ab, mitten im Satz. Als Kosinski seinem Blick folgte, sah er eine Frau in der Tür stehen. Sie war blass im Gesicht, auffallend blass. und umklammerte mit weißen Händen den Schulterriemen einer geräumig aussehenden Handtasche. Kommissar Kosinski? Ja? Ich bin Karen Stark. Ich habe Informationen, von denen ich Sie in Kenntnis setzen muss. Sie alle. Leo Matan hat seinen Mörder in Frankfurt getroffen. Karen hob die Kassette hoch. Die Kassette aus ihrem Anruf beantwortet. Haben Sie ein Kassettengerät, Frau Burau? Es war Rena, die das Radio, in dem man auch Kassetten abspielen konnte, zum Tisch brachte. Ich hatte lange nicht mehr an ihn gedacht. Und ich hatte ihn 10 Jahre lang nicht mehr gesehen. Aber ich habe ihn sofort wiedererkannt. Einen wie ihn vergisst man nie. Meine Quelle ist Leo Matern zum ersten Mal am Dienstag, dem 3. September, begegnet. Im Frankfurter Bahnhofsviertel. Im Hof hinter einem Sportstudio. Leo Matern wurde gesehen und gehört, wie er sich mit 2 Männern vom Bewachungsinstitut Artus unterhielt. Dass Matern Kontakte nach Frankfurt hatte, wussten wir. Eine Art Selbsthilfegruppe ehemaliger Stasi-Mitarbeiter. Alle beschäftigt bei Frankfurter Sicherheitsdiensten. Bei einem war Matern Mitgesellschafter. Ich bin Leo Matern gefolgt, meistens morgens, manchmal nachts. Erst mit dem Taxi, später als ich wusste, wo der Mann in Frankfurt wohnte und wie er seinen Tagesablauf plante, mit einem Leihwagen. Meine Quelle ist sich sicher, dass Matern zusammen mit anderen ehemaligen MFS-Mitarbeitern Schutzgelder kassierte und prominente Bürger der Stadt erpresste, von denen er wusste, dass sie jahrzehntelang überaus freundliche Beziehungen zum Ministerium für Staatssicherheit der DDR unterhielten, um es vorsichtig auszudrücken. Also hier. Donnerstag, 5. September, 11.15 Uhr. Matern ist seit 10.20 Uhr im Haus. Schöne kleine Villa. Matern, sehr elegant gekleidet, wird vom Hausbewohner zur Tür gebracht, verabschiedet. Sie umarmen sich. Bruderkuss. Hier, weiter. Mittwoch, 11. September. Matern klingelt an einer Wohnung in Eckenheim. Er wird hineingelassen und kommt 2 Minuten später wieder herausgestürzt. Eine Frau hinter ihm her wie eine Furie, spuckend und schimpfend. Matern klapperte, meiner Quelle zufolge, mindestens 3 Adressen pro Tag ab. Manche besuchte er mehrmals. Und manche seiner Opfer steckten ihm schon an der Haustür einen gut gefüllten Briefumschlag entgegen. Ich habe ihn plötzlich wieder so gehasst wie damals. Er zerstört Leben. Er tötet. Wenn schon nicht den Menschen, dann doch seine Seele. Ich musste es tun, Karin. Wir hätten Leo Matern nie belangen können wegen seiner Spitzeleien und Verrätereien, die er im Auftrag des MFS in der DDR unternahm. Vielleicht, wenn Sie ihn angezeigt hätten, Frau Burau. Aber auch das wäre äußerst fraglich gewesen. Mit diesem Material aber, hiermit hätten wir ihn gekriegt, unter Garantie. Ja, wenn ihn nicht vorher jemand anders gekriegt hätte. Matern hat seinen Mörder in Frankfurt getroffen. Schön und gut. Aber wie kam der zum Weiherhof? Der Mörder hatte es nicht schwer, Matern mit dem Weiherhof in Verbindung zu bringen, Paul. Wo Leos Auto gemeldet war, ließ sich leicht herausfinden. Bei mir? Einwand. Einen Fremden oder ein fremdes Auto hat man im Radius von 20 Kilometern um den Weiherhof nicht gesehen. Ein Fahrrad? Der Mörder hat die Strecke von Frankfurt in die Rhön mit dem Fahrrad zurückgelegt? Nein. Vom Parkplatz neben dem Nahkauf in Bad Moosbach aus. Da hat er sein Auto geparkt und das Fahrrad aus dem Kofferraum geholt. Ja, das könnte stimmen. Es wurde mehr als einmal nachts und in den frühen Morgenstunden ein Radfahrer gesehen. Ja, ja. Schwarz gekleidet und vor allem, das war das Auffälligste, mit einer eng anliegenden Mütze über dem Kopf. Mit einer Balaklava. Einer was? Balaklava. Heißt ein kleiner Hafen an der Südwestküste der Krim. Die Mütze lässt nur Schlitze für Augen, Nase und Mund frei. Damit schützten sich die Soldaten im Krimkrieg gegen die furchtbare Kälte im Winter 1855. Das Ding fällt unter Vermummungsverbot. Das schützt nicht nur gegen Kälte, sondern auch vor Wiedererkennung. Er hat Leo Matern beobachtet, seine Gewohnheiten studiert. Er benutzte ein Nachtsichtgerät aus sowjetischen Armeebeständen. Und er war geduldig. Er hat Leo außerhalb des Hofes abgefangen, als der in den frühen Morgenstunden den Hof zu einem Spaziergang verlassen hatte. Wer hat Leo umgebracht? Ellens Freund. Daniel Gratschow. Ellen Leinemann? Ich weiß nicht, was Sie schon alles wissen. Ich weiß über Ellen Leinemann nur, dass sie als Elektroingenieurin in Ost-Berlin arbeitete. Sie war mit einem Mann aus Kiew verlobt, einem Artisten, der mit dem sowjetischen Zirkus in die DDR gekommen war und dort blieb. Ihr zuliebe. Ellen Leinemann und ihr Freund wollten beide die DDR verlassen, mit dem Zirkus, der oft im Ausland gastierte. Und das hat sie, während ihr Freund mit dem Nationalzirkus der DDR in Paris gastierte, einem alten Bekannten erzählt, mit dem sie vor Jahren ein Liebesverhältnis gehabt hatte, dem sie vertraute, Leo Matern. Ach. Sie haben sie festgenommen, bevor ihr Freund zurück war. Ich kenne die Geschichte. Ihr Freund wiederum glaubte, man werde ihn ebenfalls festnehmen, wenn er zurückkäme. Er hoffte, man würde sie abschieben, wenn er sich ruhig verhielte. Ihr Anwalt hat ihm das versichert. Wir kennen auch diesen Anwalt. Er ist ein Schwein. Aber in bundesdeutschen Talkshows sehr beliebt. Ellen glaubte, ihr Freund habe sie allein gelassen, um die eigene Haut zu retten. Sie hat sich erhängt. Er hat sich das alles nie verziehen. Wer? Ellens Freund. Ich habe ihn niedergeworfen und ihm das Knie auf die Brust gesetzt. Er hat nicht geschrien. Ich habe leise Ellen gesagt und ihm dabei in die Augen gesehen. Er hat nicht erkennen lassen, dass ihm dieser Name etwas bedeutete. Dann habe ich zugezogen. Langsam. Er hat sich noch nicht einmal an Ellen erinnert. Leo Matern war ein Verbrecher. Er war ein Mörder. Er war ein Monster. Karin, wenn ich dich nur früher kennengelernt hätte. Wer war das? Ellens Freund. Daniel Gratschow. Er nannte sich David Vlasov. Der Mörder von Leo Matern ist also gegen einen Baum gefahren. Ich hasse Selbstjustiz. Ich auch. Der Mörder ist gegen einen Baum gefahren, während er mit Ihnen telefonierte. Mit meinem Anrufbeantworter. Spannen Sie mich nicht auf die Folter, Frau Staatsanwältin. Seit wann kannten Sie diesen Mann? Seit Donnerstag. Und wie kam es zu diesem umfassenden Geständnis mit Todesfolge? Er trug eine Tätowierung auf dem Arm, die mich an das Zeichen erinnerte, dass man Leo Matern auf den Hintern gestempelt hatte. Ellen. Ursprünglich war es ein Stempel, den er in Paris hatte anfertigen lassen für sie, als Geschenk. Wann haben Sie die Übereinstimmung gemerkt? Im Grunde erst am Samstag. Also gestern. Und was? Ich habe ihn mit dem Namen Leo Matern konfrontiert. Und? Warum haben Sie ihn gehen lassen? Ich habe mir nicht vorstellen können, dass ein Artist in Frankfurt auch nur irgendetwas mit einem Toten in der Rhön zu tun haben könnte. Sie wollte sagen, ich habe gegen alle Regeln der Kunst verstoßen, Kosinski. Ich bin meinen Gefühlen gefolgt und nicht meinem Verstand. Es soll nicht wieder vorkommen. Sagte es aber nicht. Ich habe zu tun. Draußen atmete er tief durch. Das also war die Frankfurter Staatsanwaltschaft. Dachte er resigniert. Verliebt. Und er durfte die Leiche aufsammeln. Scheiß Job. Anne drehte die Heizkörper unter den Fenstern weit auf und stellte eine Flasche Obstler auf den Tisch und 4 Schnapsgläser. Leo war also an der Liebe gestorben. Wie passend, dachte sie. Ellen war auch an der Liebe gestorben und ihr Freund David oder Daniel auch. Als ob sich die Drohung von Erich Mielke erfüllt hätte. Aber ich liebe euch doch alle, hatte der MFS-Chef gerufen, als das Ende seines Staates nahte. Was offenbar genau das Problem gewesen war. So eine Liebe war anmaßend, vereinnahmend, erstickend, tödlich. 3 Monate später. Der Winter hatte in diesem Jahr früh begonnen. Seit Weihnachten lag die Rhön unter einer dicken Schneedecke. Es war 11 Uhr vormittags. Ein schmerzend blauer Himmel wölbte sich über dem Dorf, aus dessen Schornsteinen weiße Rauchfahnen aufstiegen. Gottfried schippte Schnee, langsamer als früher. Fast 2 Monate lang war er krank gewesen. Paul schippte auf der anderen Straßenseite. Die alte Martha eilte im Trippelschritt vorbei und Erwin stand vorm Zaun, rauchte eine und sah ihnen zu. Marianne hatte sich heute noch nicht blicken lassen. In Kleinroda ging also alles seinen gewohnheitsmäßigen Gang, dachte Paul. Von Katastrophe zu Katastrophe. Nur gestern konnte man ausnahmsweise mal ein freudiges Ereignis begrüßen. Kevin und Carmen Becker hatten endlich die wohlverdiente Abreibung bekommen. Karl-Heinz Becker veranstaltete ein Strafgericht, das man bis oben zum Friedhof hörte. Die beiden lieben Kleinen hatten einen Brandsatz in den Rübenkeller von Ortsvorsteher Wilhelm geworfen. Eine Flasche mit Benzin und Lunte. Diesmal nicht, wie damals bei Paul, um einen Brandanschlag vorzutäuschen. Bei ihm hatten sie nur geübt. Bei Wilhelm, der sie einmal abends erwischt hatte, als sie versuchten, mit dem Stielkampf von Lieselotte Becker den Zigarettenautomaten zu knacken, meinten sie es ernst. In Pauls Haus brummten die Öfen. Später beim Mittagessen las er es in der Zeitung. Eiros gab heute seine letzte Vorstellung in Berlin. Eiros, der frühere Staatszirkus der DDR, war pleite. Er musste Karin anrufen. Und Anne? Noch nicht, dachte er. Noch nicht. Caruso singt nicht mehr. Kriminalhörspiel in zwei Teilen von Anne Chaplet. Teil 2. Erzähler Gerd Heidenreich. Bremer Axel Milberg. Anne Christa Posch. Leo Stefan Bismayer. Kosinski Rudolf Kowalski. Karen Eva Gosiewicz. David Hans Krämer. Rena Nathalie Spinell. Und andere. Komposition Pierre Oser. Ton und Technik Wilfried Hauer, Hans Scheck, Angelika Haller. Regieassistenz Stefanie Samisch. Bearbeitung und Regie Walter Adler. Produktion Bayerischer Rundfunk 2003. Jede Zeit ist Hörspielzeit. Hören Sie Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart hier im Hörspielpool. Weitere Infos unter hörspielpool.de.